Der Geheimagent von Joseph Conrad. Es liest Jürgen Holz. Folge 2. Herr Wladimir, der erste Gesandtschaftssekretär, galt in den Salons als ein liebenswürdiger und unterhaltsamer Mann. Er war ein Liebling der Gesellschaft. Man hielt ihn für geistvoll, weil er es verstand, drollige Verbindungen zwischen Ideen zu knüpfen, die gar nichts miteinander gemein hatten. Tief in den Sessel gelehnt, beide Ellenbogen aufgestützt und einen Fuß über ein fettes Knie gelegt, wirkte er in seiner rosigen Glätte wie ein unnatürlich schnell gewachsener Säugling, der sich von niemandem etwas gefallen lässt. »Sie verstehen wohl Französisch?« fragte er. Herr Wörlock versetzte gedämpft, dies sei der Fall. Seine ganze unförmige Gestalt wies eine leichte Neigung nach vorn auf. Er stand mitten im Zimmer auf dem Teppich und hielt in einer Hand Hut und Stock umklammert, die andere hing leblos herab. Irgendwo aus der Tiefe seiner Kehle drang die bescheiden vorgebrachte Auskunft, dass er seine Dienstzeit bei der französischen Artillerie absolviert habe. Herr Wladimir fiel sogleich verächtlich und unmotiviert in eine andere Sprache. Er redete nun idiomatisches Englisch ohne den geringsten fremden Akzent. »Ah, richtig. Wie war das doch? Was haben Sie für die Zeichnung des verbesserten Verschlussstückes der neuen Feldgeschütze bekommen?« 5 Jahre verschärfte Festungshaft«, antwortete Herr Wörlock überraschend, »aber ohne jedes Anzeichen von Gefühl.« »Da haben Sie noch Glück gehabt«, war Herrn Wladimirs Kommentar. »Seit wann werden Sie von der hiesigen Gesandtschaft beschäftigt?«, fragte er. »Seit Beginn der Amtszeit des verstorbenen Barons Stott-Wartenheim«, antwortete Herr Wörlock noch leiser und schürzte dabei die Lippen, um seinem Kummer über das Hinscheiden des Diplomaten Ausdruck zu geben. Der erste Sekretär beobachtete diese Gesichtsveränderung aufmerksam. »Ah, so lange also nun, was haben Sie zu Ihrer Entschuldigung vorzubringen?«, fragte er scharf. Herr Wörlock versetzte etwas überrascht, dass er nichts Besonderes vorzubringen habe. Er sei brieflich herbestellt worden, und er versenkte geschäftig eine Hand in die Manteltasche, beschloss aber angesichts der spöttischen Miene des Herrn Wladimir, den Brief stecken zu lassen. »Bah!« sagte der Diplomat. »Was denken Sie sich eigentlich dabei, so fett zu werden? Sie haben nicht einmal das für Ihren Beruf erforderliche Aussehen. Sie, ein Angehöriger des hungernden Proletariats? Nie. Sie, ein desperater Sozialist oder Anarchist? Was sind Sie übrigens?« »Anarchist«, gab Herr Wörlock tonlos zur Antwort. »Blödsinn«, fuhr Herr Wladimir fort, ohne die Stimme zu heben. »Selbst den alten Wurmt haben Sie in Erstaunen versetzt. Sie könnten keinen Schwachsinnigen täuschen. Sie hätten niemals solchen Umfang annehmen können, wenn Sie wirklich empfänglich wären. Ich will Ihnen sagen, wo ich den Fehler sehe. Sie sind ein Faulpelz.« »Wie lange werden Sie schon von der Gesandtschaft bezahlt?« 11 Jahre, ertönte die Antwort nach einem Augenblick verstockten Zögerns. Als seine Exzellenz der Herr Baron Stott-Wartenheim noch Botschafter in Paris waren, habe ich mehrfach Aufträge in London ausgeführt. Später habe ich mich auf Weisung seiner Exzellenz in London niedergelassen. Ich bin Engländer. Ach, was Sie nicht sagen, wirklich? Herr Wladimir bewahrte eine ungerührte, ernste Miene. »Doch, wie ich schon sagte, Sie sind ein Faulpelz. Sie ergreifen die Gelegenheit nicht beim Schopf. Zu Stott-Wartenheims Zeiten wurde die Gesandtschaft von Trotteln geleitet. Diese Trottel haben Leute wie Ihnen eine falsche Auffassung von der Natur des Geheimfonds beigebracht. Es ist meine Aufgabe, diesen Irrtum zu berichtigen, und zwar, indem ich Ihnen erkläre, was der Geheimdienst nicht ist.« »Der Geheimdienst ist keine philanthropische Einrichtung. Um Ihnen dies klarzumachen, habe ich Sie herbestellt.« Herr Wladimir beobachtete den gemachten Ausdruck von Unbegreifen auf Herrn Wörlocks Zügen und lächelte sarkastisch. »Ich sehe schon, dass Sie mich vollkommen verstehen. Sie sind wohl doch klug genug für Ihre Arbeit, aber jetzt möchte ich endlich Taten sehen. Taten!« In Herrn Wörlocks Stimme war jetzt nichts mehr von gedämpfter Heiserkeit. Über dem Samtkragen seines Mantels färbte sich sein grober Nacken rot. Seine Lippen zitterten, ehe sie sich ganz öffneten. »Wenn Sie sich die Mühe machen wollen, meine Berichte zu lesen«, dröhnte er in seinem sonoren, salbungsvollen Bass, dann werden Sie feststellen können, dass ich erst vor 3 Monaten anlässlich des Besuches des Großherzogs Romuald in Paris eine Warnung gegeben habe, die von hier aus der Pariser Polizei telegrafisch...« »Na, na«, unterbrach Herr Wladimir mit ärgerlichem Stirnrunzeln. »Die französische Polizei konnte mit dieser Warnung nichts anfangen. Und brüllen Sie gefälligst nicht so. Was denken Sie sich eigentlich dabei? Zum Kuckuck!« Herr Wörlock entschuldigte sich bescheiden, aber selbstbewusst dafür, dass er sich vergessen habe. Seine Stimme seit Jahren berühmt und vertraut bei Aufmärschen unter freiem Himmel und Arbeiterversammlungen in großen Sälen habe, so sagte er, sehr dazu beigetragen, ihm den Ruf eines vertrauenswürdigen Genossen zu verschaffen. Sie sei daher Teil seines Nutzwertes. Ihr sei das in seine prinzipientreue gesetzte Vertrauen zu danken. Die Führer haben mich stets in kritischen Augenblicken als Redner vorgeschickt, erklärte Herr Wörlock mit sichtlicher Befriedigung. Es gäbe keinen Lärm, über den hinweg er sich nicht Gehör verschaffen könne, fügte er hinzu. Und er schritt auch gleich zur Demonstration. Gestatten Sie, sagte er. Unten, jenseits des Hofes der Gesandtschaft, ein gutes Stück von der offenen Einfahrt entfernt, sah man den breiten Rücken eines Polizisten, der müßig zuschaute, wie der prunkvolle Kinderwagen eines vermögenden Säuglings in voller Pracht über den Platz gerollt wurde. »Constable«, sagte Herr Wörlock. Und sein Stimmaufwand war dabei nicht größer, als wenn er die Worte geflüstert hätte. Und Herr Wladimir brach in ein Gelächter aus, als er sah, wie der Polizist herumwirbelte, als habe ihn etwas gestochen. Herr Wörlock schloss bedächtig das Fenster und kehrte in die Mitte des Zimmers zurück. »Mit einer solchen Stimme fand ich selbstverständlich Vertrauen«, sagte er wiederum gedämpft, »und ich wusste natürlich auch, was ich zu sagen hatte.« Herr Wladimir rückte seine Krawatte zurecht und beobachtete ihn dabei im Spiegel über dem Kamin. »Nun, ich bezweifle nicht, dass Sie den Jargon der Sozialrevolutionäre aus dem FF beherrschen«, sagte er verächtlich, »vox et, Latein haben Sie wohl nicht zufällig mal gelernt, was?« »Nein«, knurrte Herr Wörlock. »Das erwartet niemand von mir. Ich gehöre zur Masse. Wer versteht schon Latein? Niemand außer ein paar hundert Schwachköpfen, die sich in ihrer Dummheit nicht zu helfen wissen.« Noch etwa 30 Sekunden musterte Herr Wladimir im Spiegel das fleischige Profil und die unförmige Gestalt des hinter ihm stehenden Mannes. »Aha! Sie wagen es, unverschämt zu werden«, begann Herr Wladimir in überraschend gutturalen Lauten, die nicht nur vollständig unenglisch, sondern auch absolut uneuropäisch klangen, und selbst Herrn Wörlocks Ohren überraschten, die doch in den Slums der ganzen Welt Erfahrungen gesammelt hatten. »Sie wagen es, nun. Ich will ganz deutlich werden. Stimme ist allein nicht genug. Wir haben für Ihre Stimme keine Verwendung. Wir brauchen keine Stimme. Wir wollen Tatsachen, aufsehenerregende Tatsachen. Hol sie der Teufel!« Letzteres mit einer Art barbarischer Aufrichtigkeit unmittelbar Herrn Wörlock ins Gesicht. »Kommen Sie mir bloß nicht mit Ihren hyperboreischen Allüren«, wehrte Herr Wörlock heiser ab und blickte dabei auf den Teppich. Hierauf begann sein Gesprächspartner über den gesträubten Zipfeln seiner Krawatte höhnisch zu lächeln und setzte die Unterhaltung auf Französisch fort. »Sie geben sich als Agent Provocateur aus. Die Aufgabe eines Agent Provocateur ist es, zu provozieren. Soweit ich den hier vorhandenen Unterlagen entnehmen kann, haben Sie in den vergangenen 3 Jahren nicht das Geringste getan, um sich Ihr Geld zu verdienen.« Er verstummte, wandte sich dem Tisch zu, ordnete einige Papiere, die auf der Platte lagen, und sprach, ohne Herrn Wörlock anzusehen, in ganz verändertem sachlichem Ton: »Es ist Ihnen zweifellos bekannt, dass in Mailand eine internationale Konferenz versammelt ist.« Herr Wörlock erklärte heiser, dass er die Gewohnheit habe, die Tageszeitungen zu lesen. Auf eine weitere Frage antwortete er, dass er selbstverständlich auch verstehe, was er lese. Darauf äußerte Herr Wladimir, der dünn lächelnd die Papiere in seiner Hand eines ums andere überflog: »Solange es kein Latein ist.« »Oder Chinesisch«, versetzte Herr Wörlock ungerührt. »Einige der Ergüsse Ihrer revolutionären Freunde sind allerdings in einem Kauderwelsch abgefasst, das wenigstens so unverständlich ist wie Chinesisch.« Herr Wladimir ließ nachlässig ein graues, bedrucktes Blatt fallen. »Was bedeuten eigentlich diese ZP gezeichneten Flugblätter mit Hammer, Feder und Fackel? Was heißt ZP?« Herr Wörlock näherte sich dem imponierenden Schreibtisch. »Zukunft des Proletariats, ein Verein«, erklärte er und blieb gewichtig neben dem Sessel stehen. »Nicht grundsätzlich anarchistisch. Der Beitritt steht Revolutionären aller Schattierungen offen. Gehören Sie dazu?« »Ich bin einer der stellvertretenden Vorsitzenden«, sprach Herr Wörlock mit Bedeutung, und der erste Sekretär der Gesandtschaft hob den Kopf, um ihn anzuschauen. »Nun hören Sie mal zu. Ich habe diese Angelegenheit von jetzt ab in der Hand, und ich sage Ihnen unverblümt, ab sofort werden Sie für Ihr Geld arbeiten müssen. Die guten alten Zeiten unter Stott-Wartenheim sind vorbei. Wer nicht arbeitet, bekommt auch kein Geld.« Herr Wörlock empfand eine befremdliche Schwäche in den Knien. Er trat einen Schritt zurück und schnaubte sich heftig die Nase. Er war wirklich aufs Peinlichste überrascht. Während der eingetretenen Pause formulierte Herr Wladimir bei sich einige abfällige Bemerkungen über Herrn Wörlocks Antlitz und Gestalt. Dieser Bursche war ganz außergewöhnlich ordinär, fett und dazu von einer unverschämten Dummheit. Dies also war der berühmte, vertrauenswürdige, hochbezahlte Geheimagent, der in der amtlichen, halbamtlichen und vertraulichen Korrespondenz des verstorbenen Barons Stott-Wartenheim nie anders als durch das Symbol Delta bezeichnet wurde, der gefeierte Agent Delta, dessen Warnungen die Macht besaßen, Datum und Programm königlicher, kaiserlicher oder großfürstlicher Visiten zu ändern und sie manchmal sogar ganz und gar zu verhindern, dieser Kerl, und innerlich stimmte Herr Wladimir ein ungeheuerliches Hohngelächter an, das teils seiner eigenen Verblüffung galt, die er nun für naiv ansah, zum größeren Teil aber auf Kosten des so allgemein betrauerten Stott-Wartenheim ging. Die verstorbene Exzellenz, welche die erhabene Gnade ihres kaiserlichen Herrn mehreren widerstrebenden Außenministern als Botschafter aufgedrängt hatte, war zeitlebens für ihre eulenhafte, pessimistische Leichtgläubigkeit berühmt gewesen. Exzellenz hatten einzig die Revolution im Kopf. Der Baron hatte sich für einen Diplomaten gehalten, der durch besonderes Dekret dazu bestimmt wäre, das Ende der Diplomatie als Zuschauer zu erleben und gleichzeitig gewiss auch die Herbeiführung des Weltunterganges in grässlichem demokratischen Aufruhr. Über seine prophetischen, kummervollen Depeschen war jahrelang in den Außenämtern gelacht worden. »Sie haben allen Grund, das Andenken des Baron Stott-Wartenheim in Ehren zu halten«, ließ er sich plötzlich vernehmen. Das gesenkte Gesicht Herrn Wörlocks drückte dumpfen, matten Ärger aus. »Erlauben Sie mir zu bemerken, dass ich auf eine briefliche Aufforderung hergekommen bin. Ich bin während der letzten 11 Jahre nur 2-mal hier gewesen und ganz gewiss noch niemals um 11 Uhr vormittags. Es ist nicht sehr klug, mich in dieser Weise herzubestellen. Ich kann schließlich dabei gesehen werden, und das wäre dann kein Spaß für mich.« Herr Wladimir zuckte die Achseln. »Ich wäre dann für Sie nicht mehr von Nutzen«, fuhr Herr Wörlock erbittert fort. »Das ist Ihre Sache«, murmelte Herr Wladimir mit sanfter Brutalität. »Wenn Sie aufhören, nützlich zu sein, hören Sie auch auf, beschäftigt zu werden.« »Jawohl, auf der Stelle, fristlos, Sie werden...« Herr Wladimir verstummte und suchte mit gerunzelter Stirne nach einem passenden mundartlichen Ausdruck. Sogleich erhellte sich sein Gesicht wieder und er zeigte lächelnd seine herrlichen weißen Zähne. »Sie werden geschasst«, stieß er wild heraus. »Wir möchten der Konferenz in Mailand etwas Auftrieb geben«, sagte er leichthin. »Die dortigen Beratungen über internationale Maßnahmen zur Verhinderung politischer Verbrechen scheinen nicht von der Stelle zu kommen. Die Engländer bremsen. Dieses Land mit seiner sentimentalen Rücksichtnahme auf die Freiheit des Individuums macht sich einfach lächerlich. Es ist unerträglich zu denken, dass alle ihre Freunde bloß herzukommen brauchen, um...« »Auf diese Weise habe ich sie aber alle unter den Augen«, unterbrach Herr Wörlock gedämpft. »Viel besser wäre es, sie hinter Schloss und Riegel zu haben. Die schwachsinnige Bourgeoisie in diesem Lande macht sich zur Mithilferin jener Leute, deren Ziel es ist, sie aus ihren Häusern zu jagen und im Straßengraben verhungern zu lassen. Ich nehme an, Sie stimmen mit mir darin überein, dass der Mittelstand verdummt ist. Herr Wörlock stimmte heiser zu, das ist er. Diese Menschen haben keine Fantasie. Sie sind durch törichte Eitelkeit verblendet. Wir müssen ihnen jetzt unbedingt einen hübschen Schrecken einjagen. Dies ist der psychologisch richtige Augenblick, um ihre Freunde ans Werk gehen zu lassen. Ich habe sie herbestellt, um ihnen meinen Plan auseinanderzusetzen. Und Herr Wladimir entwickelte sehr von oben herab seinen Plan in wegwerfendem, verächtlichem Ton und legte dabei ein derartiges Maß von Unwissenheit hinsichtlich der wirklichen Ziele, Gedanken und Methoden der Revolutionäre an den Tag, dass es den schweigenden Herrn Wörlock mit tiefer Verblüffung erfüllte. Er verwechselte Ursachen und Wirkungen in höchst unerlaubter Weise, hielt die hervorragendsten Pamphletisten für unbedachte Bombenleger, sah Organisationsformen dort, wo sie der Sache nach gar nicht vorhanden sein konnten, sprach von den Sozialrevolutionären einmal als von einer hochdisziplinierten Armee, die ihren Führern blind gehorche, und kennzeichnete sie ein andermal als die lockerste Zusammenrottung von Straßenräubern, die je in einer Bergschlucht ihr Lager aufgeschlagen haben. Eine Reihe von Gewalttaten, fuhr Herr Wladimir fort, muss in diesem Lande zur Ausführung gelangen. Also nicht nur hier geplant werden, das wäre nicht genug, das würde niemanden aus der Ruhe bringen. Ihre Freunde könnten den halben Kontinent in Brand setzen, ohne die hiesige öffentliche Meinung dazu zu bewegen, auf umfassende Repressalien zu drängen. Hier weigern sich alle, über ihren eigenen Hühnerhof hinauszusehen. Herr Wörlock räusperte sich, doch verließ ihn der Mut und er schwieg. »Diese Anschläge müssen nicht unbedingt besonders blutig sein«, fuhr Herr Wladimir fort, ganz als halte er einen wissenschaftlichen Vortrag. »Doch müssen sie aufrütteln, sie müssen wirkungsvoll sein. Sie könnten sich zum Beispiel gegen Gebäude richten.« Was, glauben Sie, ist der die Stunde beherrschende Götze, vor dem die gesamte Bourgeoisie auf den Knien liegt? Herr Wörlock? Herr Wörlock spreizte die Finger und zuckte leicht die Achseln. »Sie sind zu faul, um nachzudenken«, kommentierte Herr Wladimir diese Geste. »Achten Sie auf das, was ich sage. Der Götze des Tages ist weder das Herrscherhaus noch die Religion. Aus diesem Grunde müssen Kirchen und Paläste ungeschoren bleiben. Verstehen Sie, was ich sagen will, Herr Wörlock?« Herrn Wörlocks Bestürzung und Verachtung machten sich in einem Versuch zu scherzen Luft durchaus. Wie wäre es aber mit den Gesandtschaftsgebäuden, eine Reihe von Anschlägen gegen die einzelnen diplomatischen Vertretungen? Begann er, doch vermochte er dem kalten, aufmerksamen Blick des ersten Sekretärs nicht standzuhalten. »Ich sehe, dass Sie auch witzig sein können«, bemerkte dieser leichthin. »Ich habe nichts dagegen. Sie mögen damit Ihre Reden auf sozialistischen Kongressen würzen. In diesem Zimmer unterlassen Sie derartiges gefälligst. Es wäre für Sie erheblich nützlicher, wenn Sie aufmerksam auf jedes meiner Worte hören wollten. Da Sie künftig Tatsachen vorzuweisen haben werden und nicht mehr nur Räubergeschichten, sollten Sie so viel Nutzen als möglich aus dem ziehen, was ich Ihnen hier umständlich erkläre. Der Fetisch des Tages ist die Wissenschaft. Warum lassen Sie nicht ein paar von Ihren Freunden auf dieses holzköpfige Götzenbild los? Müssen denn nicht auch diese Einrichtungen zum Teil beiseite gefegt werden, ehe die ZP anbrechen kann? Herr Wörlock sagte nichts. Er fürchtete laut zu stöhnen, falls er den Mund aufmachte. »In diese Richtung müssen Ihre Bemühungen gehen. Ein Anschlag auf ein gekröntes Haupt oder einen Staatspräsidenten ist in gewisser Weise wohl sensationell, aber doch nicht mehr so wie früher. Attentate gehören bereits zu dem Bild, das man sich allgemein von Staatsoberhäuptern macht.« Sie sind beinahe schon eine Konvention, besonders seit so viele Präsidenten ermordet worden sind. Nehmen wir nun einen Anschlag gegen eine Kirche, sagen wir. Auf den ersten Blick selbstverständlich entsetzlich, aber doch nicht so wirkungsvoll, wie der Durchschnittsmensch annimmt. wie revolutionär und anarchistisch die dahinterstehenden Motive auch gewesen sein mögen, so finden sich doch immer Narren, die imstande sind, solch einer Freveltat religiöse Beweggründe zu unterstellen. Ein blutiger Anschlag auf ein Theater oder ein Restaurant würde in gleicher Weise darunter leiden, dass man unpolitische Antriebe dahinter sucht. Den Wutausbruch eines Hungrigen, die Rache eines Deklassierten, das alles ist abgenutzt, ist nicht länger mehr geeignet, Anschauungsmaterial über revolutionären Anarchismus abzugeben. Jede Zeitung verfügt über fertige Phrasen, mit denen derartige Manifestationen hinweg erklärt werden können. Ich werde Ihnen jetzt mal die Philosophie des Bombenlegens entwickeln, wie ich sie sehe, vom Standpunkt der Partei her also, der Sie angeblich 11 Jahre lang gedient haben. Ich werde mich bemühen, verständlich zu sein. Wenn ein Bombenanschlag heute die öffentliche Meinung beeinflussen soll, so muss es sich dabei um mehr als einen Rache- oder Terrorakt. Es muss sich um reine Zerstörung handeln, um Zerstörung, nichts als Zerstörung, so eindeutig um Zerstörung, dass nicht der geringste Verdacht aufkommen kann, es gehe dabei auch noch um anderes. Ihr Anarchisten dürft niemanden darüber im Zweifel lassen, dass ihr beabsichtigt, das gesamte soziale Gebäude einzureißen. Wie aber kann man diese groteske Idee so in die Köpfe der Mittelklassen hämmern, dass es kein Missverständnis gibt? Das ist die Frage. Und die Antwort ist, indem man seine Schläge gegen etwas richtet, das außerhalb der bekannten menschlichen Leidenschaften liegt. Gegen die Kunst zum Beispiel. Eine Bombe in der Nationalgalerie würde schon ziemlichen Lärm verursachen. Aber das wäre nicht alarmierend genug. Die Kunst ist nie der Götze des Mittelstandes gewesen. Aber da ist die Bildung, die Wissenschaft. Jeder Narr, der sein Einkommen hat, glaubt daran. Er weiß zwar nicht warum, aber er glaubt, dass die Wissenschaft irgendwie von Wichtigkeit sei. Sie ist der unantastbare Götze. Die verfluchten Professoren sind insgeheim allesamt Radikale. Sollen sie wissen, dass ihr großer Götze ebenfalls verschwinden muss, um der Zukunft des Proletariats Platz zu machen? Wenn alle diese idiotischen Intellektuellen ein Geheul anstimmen, dann kann das auf der Konferenz von Mailand nicht ohne Wirkung bleiben. Sie werden Leserbriefe an die Zeitungen schreiben. Denn diese Leute glauben ja, dass die Wissenschaft auf irgendeine geheimnisvolle Weise die Quelle des materiellen Wohlstandes bilde. Jawohl, das glauben sie. Und die unverständliche Barbarei eines solchen Anschlages wird sie stärker treffen als, sagen wir, die Vernichtung eines ganzen Straßenzuges oder eines von ihren eigenen Leuten besetzten Theaters. Darauf lässt sich immer sagen, ach, das ist bloß Klassenhass. Aber was soll man von einem Akt halten, der in seiner blanken Zerstörungswut unverständlich, unerklärlich, beinahe unausdenkbar ist, also schlechtweg irrsinnig? Einzig der Irrsinn ist wirklich furchterregend, da er sich weder durch Drohung, Überredung noch Bestechung beschwichtigen lässt. Überdies bin ich ein gesitteter Mensch. Ich würde Sie niemals auffordern, ein Blutbad anzurichten, selbst wenn ich mir die besten Resultate davon erwartete. Das Attentat muss den Anstrich empörender Sinnlosigkeit, willkürlicher Gotteslästerung haben. Da die Bombe nun einmal ihr Ausdrucksmittel ist, wäre es gewiss sehr wirksam, wenn man eine Ladung auf die reine Mathematik werfen könnte. Aber das ist unmöglich. Was halten Sie davon, sich die Astronomie vorzunehmen? Seit einiger Zeit machte der unbeweglich neben dem Sessel stehende Herr Wörlock bereits den Eindruck, als sei er in ein Koma verfallen, in einen Zustand der Abwesenheit unterbrochen von gelegentlichen krampfhaften Zuckungen, ähnlich dem, den man an einem Haushund wahrnehmen kann, der vor dem Ofen liegt und schwer träumt. Und es klang auch wie das Knurren eines Hundes, als er dumpf wiederholte: Astronomie. Etwas Besseres ist gar nicht denkbar. Eine solche Untat verbindet humanste Rücksichtnahme mit der schrecklichsten Entfaltung blinder Zerstörungswut. Die Sache hat auch noch andere Vorteile. Die ganze zivilisierte Welt kennt Greenwich. Jeder weiß etwas darüber, bis hinunter zu den Schuhputzern am Bahnhof Charing Cross. Verstehen Sie jetzt? Eine schwierige Sache, murmelte Herr Wurlock, der jede andere Bemerkung für gefährlich hielt. Nanu, haben Sie nicht die ganze Bande in der Hand? Die allerbesten Fachleute zur Verfügung? Der alte Terrorist Junt hält sich in der Stadt auf. Ich sehe ihn in seinem grünlichen Umhang fast täglich im Piccadilly herumspazieren. Und Michaelis, der Bewährungsapostel? Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass Sie den nicht zu finden wüssten, denn falls Sie es nicht können, will ich es gerne für Sie tun, fuhr Herr Wladimir drohend fort. Falls Sie denken, dass Sie der Einzige sind, der aus dem Geheimfonds bezahlt wird, so irren Sie sich. Diese ganz unprovozierte Äußerung veranlasste Herrn Wurlock, von einem Fuß auf den anderen zu treten. »Es wird Geld kosten«, sagte Herr Wurlock, einem Instinkt folgend. »Auf dem Klavier spielen wir nicht«, erwiderte Herr Wladimir in erstaunlich echter, Londoner Ausdrucksweise. »Sie kriegen monatlich Ihr Geld, aber keinen Penny mehr, ehe nicht was passiert. Und falls nicht sehr bald was passiert, kriegen Sie auch das nicht mehr. Welchen Beruf üben Sie angeblich aus? Womit verdienen Sie offiziell Ihr Geld?« »Ich habe einen Laden«, antwortete Herr Wurlock. »Einen Laden? Was für einen Laden?« »Zeitungen, Schreibwaren, meine Frau, Ihre was?« unterbrach Herr Wladimir in zentralasiatischen Kehltönen. »Meine Frau«, Herr Wurlock hob ein wenig seine heisere Stimme, »ich bin verheiratet.« »Das können Sie mir doch nicht erzählen, Mann«, stieß Herr Wladimir ehrlich erstaunt vor. »Verheiratet, als prominenter Anarchist, was soll denn der Blödsinn? Aber das ist ja wohl mehr eine Redensart. Es ist sattsam bekannt, dass Anarchisten nicht heiraten. Sie können es einfach nicht, es wäre Ketzerei.« »Meine Frau ist keine Anarchistin«, murmelte Herr Wurlock schmollend. »Überdies geht sie das doch wohl auch nichts an.« »Ganz im Gegenteil«, schnarrte Herr Wladimir, »es handelt sich hier wohl um eine tugendhafte Neigung, was? Aber bei so zahlreichen Neigungen werden sie für uns gänzlich unbrauchbar.« Herr Wurlock blies die Backen auf und ließ die Luft ruckartig ausströmen. Das war alles. Er hatte sich mit Geduld gewappnet, lange würde der Vorrat nun aber nicht mehr reichen. Der erste Sekretär sagte plötzlich ganz knapp, distanziert und endgültig, »Sie können jetzt gehen. Provozieren Sie einen Sprengstoffanschlag. Ich gebe Ihnen einen Monat. Die Sitzungen der Konferenz sind vertagt, und ehe sie wieder aufgenommen werden, muss hier etwas geschehen sein oder Ihre Verbindung zu uns hört auf.« Und wieder wechselte er mit ruchloser Geschmeidigkeit den Ton. »Lassen Sie sich meine Philosophie mal durch den Kopf gehen, Herr Wurlock«, sagte er spöttisch herablassend und wedelte mit der Hand gegen die Tür. »Nehmen Sie sich den ersten Meridian vor. Sie kennen den Mittelstand nicht so gut wie ich. Das Empfindungsvermögen dieser Leute ist abgestumpft. Der erste Meridian. Ich wüsste nicht, was geeigneter oder einfacher sein könnte.« Er war aufgestanden und hatte im Spiegel über dem Kamin beobachtet, wie Herr Wurlock sich schwerfällig aus dem Zimmer zurückzog, Hut und Stock in der Hand. Herrn Wladimirs empfindsamer Mund zuckte amüsiert. Die Tür schloss sich.